Kundgabe 4684. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.7.1949. Macht des Satans. Wachet und betet. Groß ist die Macht dessen, der euch verderben will. Er scheut vor keinem Mittel zurück und hängt sich selbst den Mantel der Gerechtigkeit um. Er sucht eure Gedanken zu verwirren, so dass ihr das Rechte nicht mehr vom Unrechten zu unterscheiden vermögt. Er will euch stürzen. Er will euch zu Fall bringen, so dass ihr am Boden liegen bleibet und euch nicht mehr erheben könnet. Und er wird euch bedrängen in jeder Weise. Am meisten aber dann, wenn ihr mich als Ziel erwählt und den Weg beschritten habt, der zu mir führt. Dann lauert er an jeder Wegkreuzung und will euch in die Irre führen. Er tritt euch unter der Maske eines Freundes nahe, hinter dem ihr kein Falsch sehet, und er sucht euch durch Worte und Taten zu gewinnen, die aber nicht der Liebe entspringen, sondern nur Schein sind, dem ihr verfallen sollet. Achtet darauf und haltet euch stets nur an mich. Dann werde ich nicht verfehlen, euch zu warnen und unsichtbar neben euch wandeln. Ich werde euch ziehen auf den rechten Weg und euch das Gefühl des Abscheus in das Herz legen, so euch der Verführer nahe tritt, unter dem Deckmantel der Liebe. Löset euch von der Welt, und ihr seid nur wenig Versuchungen ausgesetzt. Mit der Welt und ihren Freuden aber locket er euch und hat nicht selten Erfolg. Gebet alles hin, was die Welt euch bietet, und suchet mich, der ich euch wahrlich Güter schenken kann, die unvergleichbar sind mit irdischen Gütern. Wisset, dass hinter jeder irdischen Freude der Versucher lauert, der euch von mir verdrängen und sich zuwenden will und der die Freuden der Welt dazu nützet, um euch zu gewinnen. Seine Macht ist groß, denn ihm stehen viele Mittel zur Verfügung, die erfolgreich sind bei den Menschen. Ich aber biete euch nur eines: meine Liebe, die euch zur Seligkeit verhelfen will. Und diese Liebe äußert sich in der Übermittlung meines Wortes, weshalb ihr also mein Wort als ein Liebesgeschenk ansehen müsset, das ihr nimmermehr gering einschätzen dürfet und das ihr daher anfordern und empfangen sollet jederzeit, so ihr euren geistigen Reichtum vermehren wollet und dann auch stark seid im Widerstand gegen den Feind eurer Seele. Mein Wort ist eine sichere Waffe gegen den Angreifer, denn setzet ihr ihm mein Wort entgegen, dann verliert er jegliche Macht über euch und lässet von seinem Vorhaben ab, euch zu gewinnen für die Hölle. Doch immer und immer wieder wird er sich euch nahen und seine Künste an euch versuchen. Und darum wachet und betet, auf dass ihr nicht in der Versuchung fallet. Amen.